seit über 40 Jahren wird Deutschland nicht regiert. Ihr sollt es nun erfahren, wer die Geschicke führt. Es kommt bei uns in Deutschland kein Kanzler an die Macht, wenn er nicht den Anlanger für Kessel und Gottfried macht. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Freiheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Einheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand. Wenn irgendwo in Deutschland sich Widerstand erhebt und deutsche Jugend mutig nach Deutschlands Einheit strebt, dann schimpft man Neonazis und das seit Jahren schon. Doch kann uns das nicht hindern im Kampf um die Nation. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Einheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Einheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand. Wenn Deutschland nicht mehr länger die dunklen Mächte graut und nicht mehr durch die Brille der Umerzieher schaut, dann wird das Herz Europas in Freiheit zur Nation. Für uns als junge Kämpfer ist das der höchste Lohn. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Einheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand. Die Freiheit für das deutsche Volk, die Einheit für das Land. Wir kämpfen nicht für Geld und Gold, marschieren Hand in Hand.